Alle Völker der Welt bauen sich heute aus verschiedenen rassischen Grundstoffen auf. Diese Urelemente sind die Träger voneinander abweichender Fähigkeiten. Nur in den primitivsten Funktionen des Lebens kann eine Gleichheit für alle Menschen angenommen werden. Die Spanne, die zwischen den niedersten noch sogenannten Menschen und unseren höchsten Rassen liegt, ist größer als die zwischen den niedersten Menschen und den höchsten Affen. Die höhere Rasse, zunächst höher im organisationsfähigen Sinne gesehen, unterwirft sich eine niedere und geht damit ein Verhältnis ein, das nunmehr zwei nicht gleichwertige Rassen umfasst. Damit erst erfolgt die Unterstellung einer Vielzahl von Menschen unter den Willen von oft nur wenigen, hergeleitet einfach aus dem Recht des Stärkeren. Einem Recht, das in der Natur gesehen als einzig vorstellbar, weil vernünftig gelten kann. Dies aber fordert Unterordnung des Willens und der Tätigkeit vieler oder den Willen und die Tatkraft immer eines Einzelnen. So ist nicht dort eine arische Kultur von Größe und Bedeutung entstanden, wo Arier rein und ausschließlich unter sich lebten, sondern überall dort, wo sie mit anders gearteten Rassen eine lebendige Verbindung eingingen. Nicht im Sinne einer blutmäßigen Vermischung, sondern einer organisatorischen Zweckgemeinschaft. Und was für den Besiegten zunächst sicherlich als harter Zwang empfunden wurde, ist später trotzdem auch sein Segen geworden. Unbewusst wurde in dem Herrenvolk immer schärfer als Moral die Erkenntnis lebendig, dass sein Herrentum nicht Willkür sein darf, sondern edle Vernunft.